Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Leonie, hier ist Mami. Ich komme heute später nach Hause. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Geh bitte zum Supermarkt und kauf ein Brot, einen Liter Milch, Tee und ein Kilogramm Äpfel. Geld ist in der Küche auf dem Tisch. Danke. Wenn du Lust hast, machen wir am Abend ein Spiel, okay? Bis später. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Leonie, hier ist Mami. Ich komme heute später nach Hause. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Geh bitte zum Supermarkt und kauf ein Brot, einen Liter Milch, Tee und ein Kilogramm Äpfel. Geld ist in der Küche auf dem Tisch. Danke. Wenn du Lust hast, machen wir am Abend ein Spiel, okay? Bis später.